Mein Jesus ist verstanden, allein verschreckt mich noch, allein verschreckt mich noch, allein, was schreckt mich noch? Streit und Krieg, mein Heil, erscheine doch, mein Heil, erscheine doch, mein Heil, erscheine doch, mein Glaube kennt des Heilands Sieg, da fügt mein Herz Streit und Krieg, mein Heil, erscheine doch, mein Heil, erscheine doch. Mein Glaube kennt des Heilands Sieg, doch fühlt mein Herz Streit und Krieg. Mein Heil, erscheine doch, mein Heil, erscheine doch, mein Heil, erscheine doch, erscheine doch. Mein Glaube kennt des Heilands Sieg, doch fühlt mein Herz Streit und Krieg. Mein Heil, erscheine doch, mein Heil, erscheine doch.